Auch als sich Ende der 80er Jahre der politische Himmel über ihn zuzieht. Aber auch sein Nachfolger möchte das koloniale Thema nur ungern anschlagen. Für ihn steht die Festigung des Bündnisses mit Österreich-Ungarn im Vordergrund. Caprivi hält darüber hinaus die Wiedererlangung von Helgoland für weitaus wichtiger als den Erwerb Sansibars. Dieser lässt sich zwar im Getöse kolonialer Interessen legitimieren, aber er ist, und das macht er sehr deutlich, ungeeignet, die deutsche Stellung in Europa zu festigen. Doch diese Politik wird Caprivi als Beweis für Versagen und Verdrängen ausgelegt. Ungewollt, könnte man sagen, präsentiert er mit seinen europäischen Prioritäten den Anlass für eine, in Anführungsstrichen, Renaissance der kolonialen Bewegung. In einem Klima aggressiver Müdigkeit wird der Helgoland-Sansibar-Vertrag nun als koloniale Kapitulationsurkunde interpretiert, primär, wie wir wissen, von den Alldeutschen, die sich zu einem immer mächtiger werdenden Verein gruppieren und einem Herrenvolk angehören möchten. Nun gelingt paradoxerweise, möchte man sagen, was den Drillingen der Kolonialbewegung Fabri, Hübbeschleiden, Weber versagt blieb. Die Diskussion wird auf festen Grund gestellt, ja, sie erhält massive öffentliche Unterstützung. Doch der koloniale Gedanke paart sich jetzt mit imperialistischem Gedankengut. Die Jahre von 1994 bis 1902 sind vielleicht die Hochzeit dieser Agitationsverbände. Eines ihrer Kennzeichen ist, dass ihr Programm sozusagen eine Mischung aus Fakten und gut geschriebener Fiktion darstellt. Sie präsentieren sich offiziell als Fachanwälte deutscher wirtschaftlicher Interessen und bedienen letztlich eine weltfremde Mentalität, der die tatsächliche Welt der Wirtschaft verborgen geblieben ist. Wir wissen, Caprivis Kanzlerschaft zeitigt in diesen Kreisen Enttäuschung und Empörung, ja, sie ruft nach Korrektur. Bülow und Tirpitz sind es dann, die verbal eine energische Weltpolitik einleiten. Vor allem das gebildete Bürgertum verfällt nun dem kolonialen und kollektiven Taumel. Doch die große Diskrepanz zwischen Rhetorik und Realität ist nicht zu übersehen. Die koloniale Bewegung wähnt sich sozusagen am Ziel, aber sie ist de facto keinen Schritt weiter. Ein Signum dieser Zeit ist, dass die imperialistische Rhetorik nicht in den Gewinn weiterer kolonialer Gebiete einmündet und die Entwicklung der wenigen deutschen Schutzgebiete wenig vielversprechend ist. Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat die imperialistische Expansion und Rivalität ihren Höhepunkt in Afrika erreicht. Doch die, so möchte man sagen, rosaroten Erwartungen bleiben. Zu keinem Zeitpunkt fehlt es an Plänen, den überseeischen Besitz zu erweitern. Der Schwerpunkt dieser Visionen liegt nach wie vor in Afrika. Vorstellungen von einem deutschen Mittelafrika, also verkürzt gesprochen, einem zusammenhängenden Kolonialreich von Ost nach Westafrika, sind für das koloniale Programm und die koloniale Bewegung konstitutiv, wenn auch, und ich denke, das kann man klar sagen, Mitteleuropa letztlich immer konkurrenzlos bleibt. Marokko steht zeitweilig in den Schlagzeilen, wie wir wissen, aber allmählich in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zeichnet sich ein neues politisches Profil ab. Erfolge sollen nicht mehr, so würde ich verkürzt sagen, gegen Großbritannien erstritten werden. Auch auf englischer Seite gibt es Fürsprecher wie es beispielsweise Sir Edward Grey zu nennen. Ein deutsch-englisches Kolonialabkommen wird noch vor dem Ersten Weltkrieg reflektiert und schließlich paraffiert, wir haben es heute Morgen angesprochen. Entspannung und Zusammenarbeit sind die Stichworte, doch ihre Wirkung ist begrenzt. Den Stellenwert der kolonialen Bewegung und der Kolonialpolitik im Geflecht der auswärtigen Beziehungen definiert Bethmann-Hollweg vor dem Krieg wie folgt. Zitat: Eine starke Politik kann Deutschland gerade im Sinne einer Weltpolitik nur führen, wenn es sich auf dem Kontinent stark erhält. Nur das Gewicht, das wir als Kontinentalmacht einsetzen, ermöglicht Welthandel und Kolonialpolitik. Der deutsche Kolonialismus ohne Kolonien beginnt mit dem Ersten Weltkrieg. Das Reich verliert bald seine überseeischen Territorien. Diese Tatsache allein bedeutet allerdings nicht, dass die publizistische Rhetorik auf dieses Thema verzichtet. Allerdings muss es sich die Aufmerksamkeit mit alldeutschen Plädoyers für Siedlungskolonien im Osten des Kontinents teilen. Die koloniale Kriegszieldiskussion findet ihr Ende zunächst mit der militärischen Niederlage. Doch die Erben des wilhelminischen Establishments versuchen, den kolonialen Gedanken lebendig zu halten. Allerdings fehlt jetzt erst recht das geeignete Vis-à-vis, sieht man von den üblichen Forderungen ab, die im Krieg verlorenen Kolonien zurückzuerhalten. 1922 wird die koloniale Reichsarbeitsgemeinschaft, kurz COAG, gegründet, wenn auch, zusammenfassend gesagt, ohne großen Widerhall. Beim Durchbuchstabieren dieses in Anführungsstrichen neuen Kolonialismus wird allerdings deutlich, dass die alten Propagandisten sozusagen in Stocken geraten sind. Sie werben noch immer mit Argumenten der Kaiserzeit, scheinen aber mit sich selbst hin und wieder im Zweifel zu liegen. Die Titel einschlägiger zeitgenössischer Literatur sprechen Bände. Sie sind dem Gedanken der Rechtfertigung verhaftet und üben sich detailfreudig und materialreich, indem in Anführungsstrichen Beweis, dass der deutsche Kolonialismus vor der Wirklichkeit nicht versagte, er auf jeden Fall eine zweite Chance verdiene. Die Publikationen bewegen sich bald intensiver, bald zurückhaltender, zwischen Anklage und Verteidigung. Das inhaltliche Repertoire ist der Kaiserzeit entlehnt. Die dritte Aufteilung Afrikas wird angemahnt. Fragt man, und damit komme ich zum Schluss, wie es die Volkswirtschaftler auf dem Kongress in Berlin mit ungalanter Beharrlichkeit für die Vergangenheit taten, nach der Bilanz der kolonialen Bewegung und Unternehmung, dann findet man rückblickend die Skepsis der Ökonomen bestätigt. Von wirtschaftlichem Gewinn lässt sich nur in äußerst begrenztem Umfang sprechen. Die koloniale Bewegung vermochte zudem, Sie erinnern sich an meine einleitenden Bemerkungen, nicht ihre Prognose einzulösen, dass Kolonien eine Heilung innerer Krisen ermöglichten. Wie auch. Der zeitgenössische Beobachter und der rückblickende Historiker können sich zum Teil des Eindrucks nicht erwehren, dass die Verkleidung mehr zählte als das Kleid. Ein Charismatiker wie Fabry vermochte diese Konflikte sozusagen verschmieren. Das Vertrauen der Banken in überseeische Unternehmungen ließ sich auf diese Weise, so denke ich, nicht polstern. Pathos und Kraftmeierei, die manchen Kolonialagitatoren leicht von der Zunge gingen, waren kein Anreiz, einen Wechsel auf die Zukunft auszustellen. Und diejenigen, die tatsächlich wie Peters mit Gewehr und Feder für Expansion kämpften, sahen sich am Ende enttäuscht über das Ergebnis wie die Aussichten. wie perfekt auch immer die Klaviatur des Kolonialismus beherrscht werden mochte. Die koloniale Bewegung stand tief im Schatten des Alldeutschen Verbandes und des Flottenvereins. Gruppen, die lärmend und beharrlich, radikal und resonanzvoll für ihre Ziele fochten. Soziale, ökonomische, nationale und, wenn Sie so wollen, ideologische Krisen grassierten unabhängig von der Existenz überseeischer Kolonien. Sie fingen auch, das wissen wir alle, den Bevölkerungsdruck nicht auf. Vor allem waren sie kein Ziel für Auswanderung. Mehr noch, mit dem überseeischen Hauptauswanderungsland USA konnte kaum eine Kolonie konkurrieren. Und auch die wirtschaftsideologischen Argumente der Kolonialpropagandisten verloren an Werbekraft. Außerdem waren sämtliche deutschen Schutzgebiete aus klimatischen Gründen alles andere als Territorien für Massenbesiedlung. Die Kolonialbewegung erreichte also nie, ich denke, das kann man deutlich feststellen, das Ausmaß einer großen nationalen Massenbewegung. Die Mitgliederzahl der Vereine, die ich einleitend erwähnte, deutet auf keine große nationale Begeisterung für Kolonien hin. Und es war selten, so möchte ich ergänzen, dass der Reichstag Vorträgen über koloniale Fragen energisch applaudierte. Ein Export der sozialen Frage fand nicht statt. Er konnte nicht einmal in Ansätzen realisiert werden. Damit ist dann auch klar, die wirtschaftlichen Blütenträume erfüllten sich nicht. Als Rohstofflieferant und als Markt für deutsche Waren spielten die Kolonien kaum eine Rolle. 1904 beispielsweise exportierte das Reich allein in die Schweiz mehr als in den 20 Jahren seit 1884 in alle Schutzgebiete zusammen. Deutsche Unternehmen wollten in der Regel ihr Kapital nicht auf dem Altar glattester Kolonialpropaganda opfern. Wenn im Ausland investiert wurde, und das war selbstverständlich der Fall, dann vorwiegend in wirtschaftlich stark entwickelten Ländern. Allerdings ging man in die Irre, wollte man daraus die Folgerung ableiten, dass das koloniale Abenteuer ein reines Verlustgeschäft gewesen wäre. Die wirtschaftliche Bilanz erscheint eher wie eine, so hat es Klaus Bade einmal formuliert, Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der Verluste. Die Kolonialfrage respektive die koloniale Bewegung hat nur wenig zu einer Verschärfung der weltpolitischen Gegensätze beigetragen. Sie hat weder eine wirtschaftliche Verflechtung in die Weltpolitik bewirkt, noch war sie ein vorrangiger Aspekt deutscher Weltpolitik. Zwar war sie vielleicht kein Anachronismus, wie die Volkswirte auf dem Berliner Kongress behaupteten, wohl aber, denke ich, eine Bewegung, die als Treibsatz für Proteste letztlich, und damit komme ich zu meiner Ausgangsthese zurück, auf Treibsand ruhte. Ihr langsames Scheitern zeichnete sich in den 90er Jahren ab. Allmählich senkte sich die Tatsache in das Bewusstsein, dass das Programm der 80er Jahre auf tönernden Füßen stand. Die koloniale Bewegung, erlauben Sie mir diesen metaphorischen Schluss, die am Spätnachmittag in die Geschichte eintrat, hatte sich am frühen Abend bereits wieder verabschiedet, ohne ein durchschlagendes Programm zu hinterlassen. Ich danke für Ihre Geduld. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Fröhlich. Sie haben das ja sehr bedächtig vorgetragen, aber gleichwohl sehr weitreichende Thesen vertreten, was mir sehr willkommen ist für eine Diskussion. Bevor wir in die eintreten, muss ich leider etwas sagen. Es ist eben ein Zettel reingereicht worden, dass zwei deutsche Autos hier stünden. Die beiden, sind Sie das, Herr Schmidt und Herr Mommsen? Ich weiß nicht, von wem die sind. Die mögen die Autoschlüssel an Pförtner abgeben, damit er die Wagen in die Garage fahren könne. Ich weiß nicht, von wem die sind. Das steht hier nicht. Mommsen und Fragezeichen. Bill, sind Sie das? Ja, das soll wohl möglichst bald geschehen. Und Ah doch, Frau Schmidt. Ja. Ja, bitte. Herr Bleiche. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Entschuldigen Sie, ich habe Sie akustisch nicht gehört. Bisschen lauter, ja. Eine Reaktion natürlich der These folgendes Romane, dass man Agitationsverbände, Kolonialgesellschaften, Kolonialbewegungen, gewisse Schattendasein führte. Ich will gar nicht so ganz widersprechen, aber ich glaube, Sie unterschätzen diese wachsende Popularisierung, wenn Sie die Aussagen, also jetzt während der letzten Propaganda, hineinschauen, wenn Sie das ist die typische Verfügung der Monotopen waren. Die Aufregung über die Organisation an der Hochkrise, dass sich doch völlig abgehoben von der Realitätsgehalt in Italien der Bekämpfung und da doch auf eine sehr schleichende Weise bis in die Sozialdemokratie hinein, dass ein selbstständiges Faktum war, dass man Kolonien hat. Das ist die eine Dimension, die kann man glaube ich nicht an den Migrationsverlauf denken. Einmal diese Filmserien und so, was wir das hatten, diese unglaubliche Verbreitung an populärer Literatur in Wort und Bild, die sich in jeder geografischen oder körperkundigen Zusammenhang finden können. Also das sollte man nicht unterschätzen und daraus sind ja hunderte von Romanen, das wird ja in der Wahrheit über das ja wieder noch aus. Das müsste man bei der Gelegenheit erklären. Und die zweite Komponente, die man glaube ich, unterschätzen könnte, also ich höre der Tendenz ja Ihrer Einschätzung in der Richtung, die Sie haben, ist, dass der koloniale Apparat, das Staatssekretariat, die Gouverneure und alles, was dazugehört und auch ein Teil der kolonialen Firmen, den politischen Apparat des Kaiserreiches, der sowas wie eine eingebaute Lobby, sind in einem ganz festen, eingegrenzten, vielleicht auch sehr begrenzten politischen Gewicht, aber in sich selbst in Maschinerien sind die einfach funktioniert und als ein selbstverständliches Teil, die andere Ressortteile in der wilhelminischen Welt und eigentlich auch in der Weimarer Republik wahrgenommen werden, dementsprechend auch subventioniert werden, steht man so, die haben ja die Rücksiedlung bezahlt, über Scheinfirmen und entdeckte Dinge in der Weimarer Republik. Ich glaube, das muss man in Bezug setzen, ne, obwohl sozusagen die ganze Frustrationsgeschichte, das war in meiner These heute Morgen, natürlich nicht bagatellisiert werden soll. Das ist vollkommen klar. Aber wir haben es dennoch mit so einem Phänomen zu tun, deswegen Verbreitungsphänomen, deswegen ja auch diese Frage der Diskrepanz zwischen erreichten und praktizierten, eben auch die Kolonialgesellschaftsleute, ihre Anhänger auf den Sog des Altdeutschen Verbandes bringen, die werden ja unterlaufen. Da ist ein regierungsgouvernementaler Verband, wo die Mitglieder was völlig anderes denken im Laufe der Zeit, weil sie von dieser Frustration erfasst werden. Ja, so würde ich die Akzente verschieben. So, ich wollte die Fragen sammeln. Forse è meglio rispondere insieme, no? Sì, sì, va bene. Ah, wunderbar, ja. Achso, bin ich jetzt schon dran, wie schön. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt Ihre These mal mit meinen Worten zusammenfasse, ist ja, dass die Kolonien sich nicht belohnt haben, nicht lohnen konnten und dass man das früh eingesehen hat und die Sache ist aber ein Schattendasein für sich. Ich meine, dagegen kann man auch überhaupt nichts sagen, aber ich finde auch, dass da irgendwie der Selbstläufercharakter, insofern bin ich ganz der Meinung von Frank Leib, vielleicht etwas unterschätzt wird, denn man muss ja mal sehen, wenn wir das jetzt auch mal mit anderen Staaten vergleichen, ob deren nationale Ziele, für die sogar manchmal viel mehr Einsatz erfolgt ist als im deutschen Fall für die Kolonialbewegung, ob sich das belohnt hat. Nehmen wir doch zum Beispiel hier das Trentino. Unter der Gefahr, dass ich jetzt voll in mein Fettnäpfchen trete, frage ich doch, hat es sich belohnt, für das Trentino, für dieses Städtchen in den Ersten Weltkrieg einzutreten und da mehr Soldaten zu opfern, als hier Menschen wohnen? Also ob sich das lohnt, ist immer die zweite Frage. Wichtig ist ja, was die Leute glauben und vor allem, was sie in Zukunft glauben. Und außerdem, so weit ist das doch noch gar nicht weg, dass dass auch bei uns in Deutschland so Großraumfragen, vorhin war ja auch der Begriff des Großraumdenkens auch schon in die Diskussion gekommen, auch bei uns noch aktuell waren. Also da könnte man ja sogar sagen, hat Tocqueville recht, als er da sagte, dass aufgrund der Großraumfragen am Ende des, was war es, 20. Jahrhunderts nur noch zwei oder maximal drei Großmächte existieren werden, hat er damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir haben es ja noch vor wahrscheinlich 10, 15, 20 Jahren geglaubt, dass die großen Einheiten den Stich machen. Und da kann man ja sagen, heute bringen die Kolonien nichts, wenn wir jetzt wieder mal die Rezeption der Zeitgenossen nehmen, vielleicht nicht der Ökonomen, aber anderer Zeitgenossen in ihren Atlanten dann die bunten Schraffierungen sehen. Na gut, heute bringt es nichts, morgen bringt es nichts, aber wer weiß, was in 100 Jahren ist. Und aus dieser Perspektive macht es dann vielleicht mehr Sinn, dass man eine Option für die Zukunft hat, von der man auch nicht lassen will. Devo dire qualche volta una parola in generale, ho dimenticato tutto dopo. Blei e Aflabach insistevano allo stesso punto che forse c'è stata una certa sottovalutazione dell'influenza delle associazioni coloniali nella Germania. Blei parla di un diffuso entusiasmo per il colonialismo che esisteva anche fuori delle queste associazioni e parla dell'istrumentalizzazione del colonialismo, specialmente nell'elezione del cosiddetto Hottentoten, l'elezione del 1907, e poi indica che anche fuori di questi movimenti della società esiste un apparato statale coloniale, il quale ha molto più delle possibilità di fare delle azioni che forse queste azioni. E anche Aflabach insiste che, non è così, che sia non è così facile di quantificare diciamo, il reddito del colonialismo perché non dipende diciamo, soltanto dalle cifre nell'economia ma anche dalle cifre dei personaggi e dei membri delle associazioni, se non ho capito bene. Sì. Allora, sì. Che forse non sono calcolabili sul sì. Campo economico, che si dice che forse c'era. Beh, facciamo rispondere adesso. Sì, penso sì. Che poi fare il dottore. Che Ja, vielleicht antworten Sie doch jetzt erstmal. Ich versuche eine erste Antwort zu geben. Ich glaube, dass so ein großer Widerspruch zwischen Ihren Beiträgen und mir nicht existiert. Bisschen lauter bitte. Pardon. Ich glaube, dass so ein großer Widerspruch zwischen Ihren Beiträgen und meiner Betrachtung am Ende nicht existiert. Selbstverständlich haben Sie recht, wenn Sie auf den Beginn des 20. Jahrhunderts verweisen, auf die Hottentottenwahlen, auf die Funktionalisierung dieser Wahlen bzw. der kolonialen Frage. Und natürlich leiten Sie mit Recht dann weiter, dass Sie sagen, sie hat also eine ungeheure Popularisierung auch zu dieser Zeit erfahren und eine eindeutige Funktionalität, die ihr vielleicht einen größeren Platz zubilligt als nur, so habe ich Sie verstanden, ein reines Schattendasein in der Nähe der anderen Agitationsverbände. Wenn man sich auf diese Zeit konzentriert, wenn man diese Beispiele ins Auge fasst, die Sie genannt haben, und es dabei belässt, würde ich Ihnen zustimmen, ohne Einschränkung. Wenn man das Ganze sieht über den gesamten Zeitraum, also zu Beginn der 80er Jahre und dann auch noch hin bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, dann denke ich, dass sich dies ein wenig relativiert. Sie haben den Selbstläufercharakter dieser kolonialen Bewegung angesprochen. Selbstverständlich war der da, das würde auch niemand in Frage stellen. Nur die Frage ist, welche Bedeutung dieser Selbstläufercharakter letztlich gehabt hat. Und da teile ich nicht unbedingt die Priorität, die Sie ihm hier vielleicht einräumen. Also ich denke, es ist ein gradueller Unterschied, in dem wir uns in der Bewertung hier auseinander bewegen. Allora dice il dottor Fröhlich che non esistesse, fosse un contrasto così grosso come pare, insiste però che dal punto di vista di una longue durée, cioè dal, quando si parla dal tempo del anni 80 fino al primo dopoguerra, si deve un po' più relativare diciamo, l'importanza dei movimenti coloniali in Germania. Jetzt sind noch drei Vorsitzende, Herr Barth, Herr Gründer und Herr Schmidt. Ja. Also ich muss gestehen, ich hatte ein paar Probleme, die ich vorangekommen habe, drei ganz große. Das erste ist aufgefallen, dass der Begriff der Kolonie bzw. Kolonisation in zwei ganz unterschiedlichen Kontexten benutzt haben. Nämlich einmal als formeller Imperialismus und zweitens als Siedlungskolonie. Dieses Zitat von Kapp bezieht sich ja nur, wenn ich das richtig sehe, auf den Kontext der Siedlungskolonie. Der plädiert doch nicht jetzt vehement dagegen, imperialistisch in Übersee tätig zu werden. Ganz im Gegenteil, 1880 ist er gerade das, die Endphase des Freihandels gehört. Und das will er. Ja. Also Handelsverträge ja. Und das alles. Aber das fällt ja nicht unbedingt auseinander. Das ist nur eine andere Form von imperialistischer Expansion. Zweitens. Die deutsche Kolonialbewegung. Es ist natürlich richtig, dass Fabi sich vorwiegend mit Afrika beschäftigt hat. Das haben Sie auch den Begriffen gestellt. In der deutschen Kolonialbewegung setzt sich eigentlich ziemlich schnell an sich durch, dass es überhaupt nichts bringt, Siedler nach Afrika zu verschiffen, mit so ein paar Ausnahmen für Südwestafrika. Aber, ich meine schon in den 1890er Jahren, Ende der 1880er Jahre, zeigen sich doch einen Wandel ab, interessiert sich nicht für die Gebiete, in denen Deutsche wirklich leben, in Lateinamerika. Und da wird ganz massiv tätig, werden ganz massiv tätig, und da kann ich auch nicht sehen, dass da eine Illusion scheitert. Also bis zum Ersten Weltkrieg und darüber hinaus beschäftigt sich die Kolonialbewegung mit Schulen in Lateinamerika, mit Eisenbahnbauten in Südbrasilien und teilweise sogar sehr erfolgreich. Und dann der dritte Punkt. Sie sagten, dass die 1890er Jahre die Hochzeit der kolonialen Agitationsverbände ist. Nein, verzeihen Sie, der Agitationsverbände. Der Agitationsverbände ungefähr. Ich hatte nicht gesagt der kolonialen Agitationsverbände, sondern der Agitationsverbände, habe mich aber im Sprechen dann auch noch etwas relativiert. Okay, also wenn ich da in die Folge, der Beschäftigung mit John Michael Schickering, dann machen eigentlich der Altdeutsche Verband in den 1890er Jahren gar nichts so Besonderes. Die machen ganz klassische Honoratiorenpolitik. Also, ja, die fand auch. Okay, dann habe ich das bei diesem Punkt falsch verstanden, dann nicht das zurück. Macht nichts, kein Problem. Allora, sono due domande. Prima che il concetto di colonialismo nella conferenza di Dottor Schulich non sia stato sempre chiaro, che lui chiede, lui vuole sapere che si tratta nel concetto, nella concezione di Dottor Felix di colonie per immigrati o no. Secondo punto, che lui dice che sia vero che il movimento coloniale in Germania non si è più molto interessate per Africa, però iniziando, mi ricordo bene, negli anni di 90 c'è stato un nuovo interesse per l'America del Sud e qui c'è stata una grossa attività, direi che sì, questo è molto vicino anche dall'Italia, all'Italia. Sì, per l'immigrazione che sì, c'era sul posto. Ja, Herr Gründer. Ja, ich glaube, dass das die Diskrepanz etwas aufzulösen, sich eventuell die Schärfe vielleicht rausnehmen. Denn ich meine, genau da liegt das Missverständnis, dass wir mit den beiden Worten Kolonialismus und Imperialismus operieren. Ab und zu das Gleiche damit meinen und ab und zu etwas anderes. Wobei ich denke, denke, was Herr Fröhlich eigentlich wollte, war eben der Kolonialismus und nicht der Imperialismus. Das an einem ganz einfachen Beispiel mal zu verdeutlichen, wie man zu solchen Missverständnissen vielleicht kommen kann. Der Deutsche Kolonialverein hat 30.000 Mitglieder gehabt. Der Flottenverband hat 1 Million gehabt. Da haben sie einmal einen kolonialistischen Verband und einmal einen imperialistischen Verband. Einmal haben sie Mitgliederzahlen 30.000, das war die Einwohnerzahl einer mittleren Stadt im Kaiserreich. Flottenverband 1 Million, nach neuesten Daten sogar noch sehr viel höher. Da haben sie einen wirklich schlagkräftigen Agitationsverband. Und ich glaube, das ist auch gemeint. Wenn es um Kolonien geht, ich wage fast zu behaupten, im deutschen Kaiserreich, trotz Bilderserien von Ähnlichem, viele Deutsche haben bis 1907, bis zu den Hottentottenwahlen überhaupt nicht gewusst, wo liegt denn Togo, wo liegt denn Kamerun. Das wäre dann nachher die Schulbücher erschienen. Aber das kam alles von oben, da wurde diktiert, ihr müsst jetzt ein Schulbuch machen und ihr Missionare, ihr müsst jetzt endlich mal im Religionsunterricht auch was von Afrika erzählen, weil keiner weiß, wo das denn ist. Und das knüpft so ein bisschen an das an, was Sie ja heute Morgen ganz richtig nach meiner Ansicht gesagt haben, dass die Deutschen den Traum vom Reich hatten und plötzlich hatten sie ein Reich, das sie aber gar nicht haben wollten. Togo, Kamerun, ja, da wozu denn Nachtigall mit seinem Schiff her? Hätte er auch 200 Gebiete annektieren können oder sonst was. Und im Ersten Weltkrieg, meine ich, um das noch zu ergänzen, was Herr Blei gesagt hat, da haben die Deutschen eigentlich mit vielen erst ihre tatsächlichen Träume artikuliert, nachdem sie vorher vorsichtig waren und das nicht getan haben oder gesagt haben, ja, Togo, Kamerun, das interessiert uns nicht. Und die große Begeisterung für Kolonien, wenn sie denn überhaupt da waren, ist eigentlich nach 1900 erst festzustellen, nachdem Piao Chau dazu kam, 1898. China hat auch sofort sehr viel mehr an Aufmerksamkeit bekommen. Die Industrie hat sehr viel mehr investiert, weit mehr als in ganz Afrika zusammen. Aber trotzdem, für die Kolonialbewegung hat das auch wieder nicht geholfen. 1906 hat sich ein Verein gegründet worden, was man in der Regel nicht weiß. Der trug den herrlichen Titel gegen Kolonialmüdigkeit und dann noch einen Satz dazu. Also 1906 war die Kolonie schon wieder völlig in den Hintergrund getreten. Und 1907 die Hottentottenwahlen, die haben natürlich Agitationsmaterial bereitet. Und Marokko kann man natürlich unter imperialistischen Aspekten diskutieren, deutscher Imperialismus. Dann waren die Marokko-Krisen schon durchaus auch in einer Kolonialgeschichte als zu berücksichtigende Aspekte zu sehen oder unter der kolonialer Geschichte, dann spielen die eigentlich gar nicht so die große Rolle, wenn man jetzt Kolonialismus als wirklich Siedlungskolonialismus oder Erwerb von Land, muss ja dann auch in den Maßnahmen früher unterscheiden, mit ihren Wirtschaftsbewertungen. Was ist das betrifft, auch da eigenartigerweise der erste deutsche Kolonialroman, der erscheint, ich glaube, nach der Frieda von Bülow war das Benson, Peter Mors war nach Südwest. Genau, ja. Das ist ein Kolonialroman und dann eben, wie gesagt, zwei Paar Peter von Bülow und noch ein paar Plattenberg und die große Anzahl von Kolonialromanen, ja, angefangen von Haya Safari, Jahren. Und es gibt eine Untersuchung über die koloniale Literatur, ein deutsches Werk, Mirschin, der hat ganz genau festgestellt, dass also in der Weimarer Republik und im Dritten Reich das 30 oder 40-fach an Literatur erschienen ist, also keiner damals in dem Maße verbreitet. Dabei ist es eigentlich überlassen, weil es mir darauf ankam, dass viele Missverständnisse bleiben in der Diskussion aus der nicht ganz exakte Verachtung Kolonialismus, Imperialismus produzieren. Professor Günter Cena, che sia molto più necessario, che forse c'è stato nella discussione, di fare una differenza fra il concetto di colonialismo e di imperialismo. E quando Dottor Fröhlich ha parlato del movimento coloniale, lui ha parlato solo del colonialismo, e questo movimento ha avuto non di più di 300.000 membri, invece al Deutsche 30.000 l'associazione, diciamo. Sì, sì. E al Deutsche hanno avuto più di 1.000.000, si vede. Sì. Flottenverein, più di 1.000.000. Sì. Si vede che proprio questa associazione per l'imperialismo c'è stato molto più popolare in Germania che le associazioni che vogliono fare ora organizzare nuove colonie in Africa e altrove. E Gründer dice anche che l'interesse per le colonie non c'è stato molto diffuso, almeno fino al 1907, già accennato, fino alle queste elezioni di cosiddette Hottentottenwahlen, nei quali la questione coloniale c'è stato strumentalizzato dal governo anche dai partiti della destra contro la socialdemocrazia e contro anche pochi partiti borghesi della sinistra. Lui parla addirittura di una stanchezza del colonialismo fino a questo punto e anche dopo, e Gründer dice che diciamo, l'entusiasmo sulle colonie proprie è stato più grosso non prima della rivoluzione del 18, nel tempo della Repubblica di Weimar e del Terzo Reich, e qui si trova anche una grossissima letteratura colonialista, ma non prima. Questo non c'è stato proprio una domanda, adesso non mi ricordo. Professor Schmidt? Ja, ein Punkt zur Ergänzung, das ist auch eine Frage des Kleinen. Es ist natürlich klar, nachdem die lateinamerikanischen Staaten als selbstständige Republiken akzeptiert sind, dass die als Auswanderungsgebiet quasi Übungskolonie nicht mehr in Frage kommen, ja. Und dass die dann natürlich auch dazu übergehen, ihrerseits deutsche Blockländer als Siedler direkt ins Land zu holen, dass andere Gebiete für die Deutschen in Frage kamen, wie die Philippinen und Taiwan, natürlich von den USA und von Japan. Wie man dann auch als Einfallstore und auch ein bisschen Bewegenkontrolle gegen die China-Frankreich und die Briten und andere betrachtet hat. Aber das nur nebenbei. Die Frage, die uns nachwirft, ist einfach, wie weit die Auseinandersetzung der Fabrikanten zu dem Zeitpunkt der Schule oder als die wie weit einfach die realen, die sich dann permanent, man weiß aus thematischen Gründen, kann man eine oder andere nicht, aber die Auseinandersetzung damit, dass sich auch in der Weltlandschaft etwas ändert, und selbstständige Staaten, und auch unterschiedliche Staaten, aber Herr Barth hat es ja in seinem Brief, dass die deutschen Banken sagen, wenn wir Siedler entlang der Kleinasien haben, haben wir noch mehr Feinde als wir verkraften können, und dass also auch die ökonomische Integration erfolgreich geradezu ausschließt, dass Deutsche sich dort als Siedler. Der eine Punkt, den ich bringen wollte, ist, diese ganze koloniale Bewegung kann man aber nicht verstehen. Das ist auch das Argument, wenn man rechnet, hat sich das für niemanden trotzdem einsetzt. Das Schlüsselargument dafür ist ja, was in der Deutung des englischen Imperialismus und auch des französischen eine Rolle spielt, nämlich die These, dass ja diese Länder davon so oder so profitiert haben. Und so Leute wie Malling, die sagen ganz eindeutig, die Briten würden den Wettbewerb nicht aushalten, wenn sie nicht die Ressourcen, so wie so ein Antibus, Boden aus überall an sich saugen können und überleben können. Und dieses mit dem ausgedehnten Wirtschaftsgebiet irgendwo Fuß fassen, die Penetrationsvorstellung, oder zu sagen, wie ein Saugnapf, irgendwo sich festmachen zu können, diese Art Kolonialvorstellung muss man, glaube ich, auch mit einbringen, obwohl das keine Kolonie im Sinne des Herrschaftsgebietes ist. Diese diffuse Vorstellung, so zu sein wie die anderen, heißt das ja praktisch, dass man außer den Ressourcen, die das eigene Gebiet und die das Handelsgebiet hat, andere Gebiete bekommt, die den Wettbewerb der Großreiche. Und die kritische Frage bei all dem, was für die Kolonien in der Rolle spielt, ist natürlich die Frage, in welchen Zeitdimensionen die Leute denken. Denn die konkrete Probleme, die Aussiedlung und sowas gelöst werden, in der 70er, der 80er Jahre, muss es sofort sein. Wenn Sie aber dazu übergehen, diesen Wettbewerb zu haben, das spielt ja dann das Wort, man denkt nicht ins 20. Jahrhundert, sondern ans 21. Jahrhundert, ist diese Perspektive des Erwerbs, sozusagen diese Saugnapffunktion, wo zu sein, um dann, wenn die anderen erstarrt sind, die Deutschen dann ebenfalls präsent sind und sich als Reich im Sinne der Übersicht präsent bringen zu können. Weil der entscheidende Punkt ist einfach die Zeitfrage, hat man die Geduld und fallen einem diese Dinge sozusagen in den Schoß oder muss man die mit Krieg oder anderen Mitteln erwerben, weil überall, wo sich das lohnt auszudehnen, da sitzen die Russen von vorne drin und manchmal auch noch nicht vor der Krieg. Wollen die denn nach Ja, also ich denke, dass das zum Schluss kommen, wenn Sie noch mal ein Schlusswort aber haben sollten, Herr Fröhlich. Nicht? Ja, ich danke Ihnen vor allen Dingen. Ich möchte mich auch jetzt kurz fassen, dass Sie so lange am heutigen Tage noch ausgehalten haben, dass ich dieses Referat noch auch in der ursprünglichen Länge halten konnte, wie das vorgesehen war. Ich denke, das Schlusswort über die koloniale Bewegung oder die koloniale Unternehmung ist heute noch nicht gesprochen, weil wir noch einige Tage haben, wo sich schon eine ganze Reihe an Aspekten auch noch eingearbeitet werden können. Ich danke Ihnen, dass Sie so außergewöhnlich lange in so großer Zahl hier sind. Ja. Na gut, wir sehen uns dann morgen wieder zu der Sitzung um 9:15 Uhr.